Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der falsche Hund. Es hatte seit Tagen nicht geregnet, weder Wasser noch Klienten. Ich saß wieder einmal gehörig auf dem Trocknen. Da half auch ein ganzes Fass schottischer Whisky nicht weiter. Schließlich muss ich unsereins den Kater täglich selber finanzieren. Die Frau, die nach Tagen der Einsamkeit in meinem Büro erschien, war zwar nicht mein Typ, aber sie schien ein Problem zu haben. Ich lächelte. Dieser Hund ist mein Problem. So übel sieht er nicht aus. Oder ist er ein Bettnässer? Das ist nicht mein Hund. Er ist Ihnen zugelaufen. Ein Findelhund ist doch süß. Ich schlage vor, Sie engagieren mich, zahlen mir 2000 Franken und ich schaffe Ihnen dafür den Hund vom Leib. Ganz so einfach ist es nicht. Das habe ich mir beinahe gedacht. Ich möchte meinen Hund zurückhaben. Jemand hat ihn mit diesem hier im Linden Park vertauscht. Was Sie nicht sagen. Und der andere ist schöner, intelligenter und wohlhabender? Dieser Hund hier ist verhaltensgestört. Ich will ihn nicht. Ich will meinen Hund wieder zurück. Schon gut, schon gut. Wie sieht Ihr Hund aus? Na, wie wohl? Genauso wie dieser. Haargenau so? Das ist aber selten. Es ist aber so. Mein Hund sieht genau gleich aus. Wie Zwillinge. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass er vertauscht wurde. Würde er nicht genau gleich aussehen, hätte ich doch sofort bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Weil ich es aber erst nach ein paar Stunden bemerkt habe, handelt es sich um eine ganz arglistige Täuschung. Um ein Verbrechen. Ich will diesen Hund hier nicht mehr. Behalten Sie ihn und besorgen Sie mir den richtigen wieder. Hier sind 200 Franken. So tief bin ich aber noch nicht gesunken. Mehr habe ich nicht dabei. Meine Bankomatkarte ist verschmutzt. Ich bringe Ihnen morgen noch Maß 800. Ein Tausender für einen Köter? Ich habe schon immer geahnt, dass ich im falschen Fell geboren wurde. Mein Hund ist mit Geld nicht zu bezahlen. Er ist ein Teil von mir. Er gehört zu meinem Leben. Ich brauche ihn. Ich nickte artig und auch der Dackel nickte und setzte sich neben meinen Schreibtisch. Frauchen ging und der Hund gab ein lautes Wehklagen von sich. Ich stimmte in den Gesang ein und gemeinsam heulten wir so laut, dass der Mond seine Freude an uns hatte und fröhlich in mein Büro schien, obwohl es erst Mittag war. Ich nahm den Köter mit in den Lindenpark, da, wo er angeblich vertauscht worden war. Schau nur, Felix, das ist einer deiner dummen Verwandten. Meinen Sie mich oder den Hund? Ach, wissen Sie, jeder Hund sucht sich den Besitzer, den er verdient. Dumme Hunde neigen nicht dazu, intelligente Menschen auszusuchen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es gescheite Hunde gibt. Oder ist daran etwa unser Medizin-Nobelpreisträger schuld? Hat er den intelligenten Hund patentieren lassen? Felix ist brillant. Felix kann sprechen. 5 Sprachen. Hündisch, bellisch, jaulisch, knurrisch. Und welches ist die 5. Sprache? Indisch. Sagenhaft. Was heißt Knochen auf Indisch, Felix? Er redet nicht mit jedem. Schon gar nicht, wenn andere Hunde dabei sind. Hunde sind ja sowas von neidisch. Wenn die anderen merken, dass Felix reden kann, dann beißen sie ihn. Ach, mein Kleiner hat Beißhemmung. Aber ich würde den lieben Felix gerne ins Ohr beißen. Mal schauen, ob er danach um Hilfe ruft. Lassen Sie meinen Hund in Ruhe. Wir gehen nachher noch in den Gesangsunterricht. Unsere Gesangslehrerin ist begeistert von Felix. Er kann schon die halbe Hitparade singen. Der Hund heulte drauf los wie die Kelly-Familie und ich applaudierte freundlich. Hunde sind vermutlich mit Magneten ausgerüstet. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass sich die Viecher magisch anziehen. Es dauerte keine 10 Minuten, bis ein anderer Dackel uns anbellte. Wissen Sie, wenn ich all die Hunde hier im Park sehe, stelle ich mir lauter frustrierte Ehemänner vor. Frauen, die zu Hause sitzen, erkältet oder sonst unwohl sind, und die Männer werden in die Kälte geschickt mit den Hunden, die sie eigentlich hassen. Was sie aber nicht sagen, weil sie die Hunde ihren Frauen geschenkt haben, damit diese sich nicht langweilen, während sie Überstunden machen oder sich vergnügen. Weshalb, so frage ich mich, sind wir Männer so blöd und schenken unseren Frauen solche Ungeheuer, solche degenerierten Wölfe? Hat sich Ihre Frau auch einen Dackel gewünscht? Das Tier gehört mir nicht. Ich bin bloß ein Stellvertreter. Ihr Hund sieht ein bisschen dämlich aus. Ich vermute, dass er nicht sprechen kann. Natürlich kann er nicht sprechen und Hunde sehen alle dämlich aus. Ach, ich hasse Hunde. Eigentlich müsste ich ihn aussetzen. Aber wissen Sie, ganz unter uns gesagt, ich habe unsere Kinder auch gehasst von Anfang an. Aber die Kinder habe ich auch nicht ausgesetzt. Weshalb also sollte ich den Hund aussetzen? Er hat schließlich eine kürzere Lebenserwartung als meine Kinder. Ist Ihnen in den vergangenen Tagen hier im Park etwas aufgefallen? Vielleicht ein auffälliger Hundebesitzer. Hundebesitzer sind nicht auffällig. Sie sehen alle gleich aus. Alles belämmerte Ehemänner, die für ihre kranken Frauen Hundegassi führen. Glauben Sie mir, es ist so. Es muss so sein. Ich bin keine Ausnahme. Ich bin die Regel. Ich ließ die Regel stehen und suchte nach einer Ausnahme, fand aber keine. Es wurde kälter und kälter und der Hund wedelte müde vor mir her. Zwei Bars weigerten sich, mir und dem Hund einen Whisky zu geben. Als er endlich zu seinem Drink kam, wurde ihm übel. Danach schlief er ein. Ich legte ihn in mein Büro auf den Fußboden. Er schnarchte so laut, dass ich nicht schlafen konnte. Als es mir zu bunt wurde, stand ich auf, zog mich an und verließ mein Büro. Das hätte ich besser nicht getan. Na, Maloney, wurde es Ihnen zu eng in Ihrem Büro? Kein Wunder, wenn man das staubige Zimmer mit einem Mörder teilt. Was denn? Der Hund? Ein Mörder? Hat er einen Briefträger zu Tode gebissen? Der Hund Maloney ist nur Tarnung. Aha, der Mörder hat sich als Dackel verkleidet. Kommen Sie schon, machen Sie die Tür auf. Wir wissen, dass Anton Wichtig sich in Ihrem Büro versteckt. Soll ich Ihnen die Paragraphen vorlesen, die gegen Sie sprechen, Maloney? Tun Sie das. Ich gehe in der Zwischenzeit einen kleinen Bummel machen. Sie bleiben hier, Maloney. Ich werde jetzt die Tür einrennen. Sieht ziemlich morsch aus. Kein Problem für meine Schulter. Minuten später wurde ihm von einem Sanitäter eine schmerzstillende Spritze verabreicht. Ich öffnete die Tür mit dem Schlüssel und schaute mich genau um. Der Hund schlief tief und von einem Mörder war weit und breit nichts zu sehen. Dafür hörte ich, wie im Hausflur ein Gerät seltsam piepste. Nachdem der Polizist sich etwas erholt hatte, setzte er sich auf den wackeligen Stuhl in meinem Büro. Ich holte einen Lappen und wischte die Flüssigkeit weg, die der Hund in der Zwischenzeit aus einer seiner Körperöffnungen ausgeschieden hatte. Der Polizist schaute betrübt auf den Dackel. Es ist unglaublich, Maloney. Er war einer unserer besten Mitarbeiter. Kaum ist er in Ihrem Büro, wird er zu einem gewöhnlichen Hund. Das ist eine Sauerei, Maloney. Wem sagen Sie das? Sie behaupten also, dass dieser Hund hier einer Ihrer Mitarbeiter ist. Vermutlich schätzt ihn die Polizei wegen seiner für Polizisten überdurchschnittlichen Intelligenz. Dieser Hund wurde von uns liebevoll Kommissar Rex getauft. Er ist der Stolz unserer Abteilung mit der schönen Bezeichnung Kleinvieh macht auch Mist. Und passt damit wunderbar zu dem Misthaufen im Polizeipräsidium. Jetzt hören Sie doch auf mit den Sprüchen, Maloney. Kommissar Rex ist ein verdeckter Fahnder. Tatsächlich. Im Moment sieht er eher wie ein verdreckter Fahnder aus. Wem sagen Sie das, Maloney? Wem sagen Sie das? Wie das Herrchen zu der Hund. Von uns hat er das nicht. Kommissar Rex war in geheimer Mission unterwegs. An seinem Halsband ist ein Sender untergebracht. Dank ihm wussten wir Bescheid über den Aufenthaltsort von Anton Wichtig, der wegen Mordes gesucht wird. Dank ihm hofften wir, an seine Komplizen heranzukommen. Jetzt ist aber alles im Eimer und Kommissar Rex zu nichts mehr zu gebrauchen. Er ist sozusagen zu einem Maloney geworden. Jetzt reicht es aber. Dieser Köter war blöd genug, sich vertauschen zu lassen. Eine Frau hat ihn bei mir abgegeben. Vermutlich wurde der Hund von Ihnen persönlich trainiert. Kein Wunder, dass er zum Versager wurde. Hunde, die ich trainiere, werden keine Versager, weil ich keine Hunde trainiere. Und schon gar keine Vergaser. Versager. Und es wird jetzt Zeit, dass wir mit dem Hund nach draußen gehen. Wenn er noch lange in dieser tristen Atmosphäre herumliegen muss, geht er ein. Er packte den Hund am Halsband, was dieser mit einem freundlichen Knurren quittierte. Der Hund wedelte brav mit dem Schwanz, als er den Polizisten in die Wade biss. Dieser fluchte und tanzte in meinem Büro herum, was der Hund staunend mitverfolgte. Nachdem der Polizist ein zweites Mal verarztet worden war, gingen wir zu dritt in die arschkalte Nacht hinaus. Das ist aber seltsam. Kommissar Rex scheint genau zu wissen, wohin er will. Das ist nicht seltsam. Jeder Hund würde an der Leine ziehen, die Sie halten, weil jeder Hund instinktiv das Richtige tut, vor Ihnen flüchten. Nein, nein, Maloney. Kommissar Rex ist wieder im Dienst. Ich spüre das. Er wird uns zu Anton Wichtig führen. Da. Sehen Sie. Er geht auf den Busch zu. Und der Busch bewegt sich. Welch bewegendes Bild. Im Namen des Hundes, Hände hoch und Waffen weg. Meine Güte, müssen Sie mich so erschrecken? Nehmen Sie den Hund weg. Ich bin Briefträgerin. Ich habe Angst vor Hunden. Darf ich vorstellen, das ist Kommissar Rex. Und ich bin Briefträgerin Zündel. Maloney, weder noch. Ich dachte, Sie sind Kommissar. Der Hund ist Kommissar und das ist sein Lakai. Ich bin kein Lack, Maloney, und erst recht kein Ei. Und Sie, Frau... Zündel. Genau. Sie kommen mit aufs Revier. Wieso? Ich habe nichts gemacht. Doch, doch. Was macht eine Briefträgerin morgens um drei in einem Gebüsch? Na was wohl? Ich habe getrunken, viel zu viel. Ich ließ mein Auto stehen und ging zu Fuß nach Hause. Das riecht plausibel. Die Frau hat einen 3-Promille-Atem. Sie halten sich da raus, Maloney. Kommissar Rex hat Sie erkannt. Mich können Sie täuschen, aber nicht den Hund. Sie sind Anton Wichtig. Spinnt der? Sehe ich aus wie ein Mann? Das darf doch nicht wahr sein. Hormone. Alles eine Frage der Hormone. Vielleicht sollten wir ins Auge fassen, dass der Hund ein ähnliches Bedürfnis hatte wie diese Frau. Zündel. Glauben Sie eigentlich, wir Polizisten seien hirnlose Wesen, die sich simpelste Namen nicht merken können, Frau? Zündel. Genau. Kommen Sie erst tatsächlich. Dann sind Sie ganz schön falsch gewickelt. Sie kommen mit mir, keine Widerrede. Und ich verziehe mich, auch keine Widerrede. Der Hund kommt mit uns. Das geht nicht. Ich weigere mich, mit dem Hund in ein Auto zu steigen. Ich kenne meine Rechte. Da steht nichts von einem Hund drin. Also gut, der Hund bleibt bei Maloney. Und ich bleibe beim Hund. Und Sie gehen allein ins Polizeipräsidium und lassen sich vom diensthabenden Polizisten verhaften. Aber das geht doch nicht. Keine Widerrede. Ich habe mir Ihren Namen gemerkt, Frau... Meier. Genau. Sie haben keine Chance zu entkommen. Eine Frau... Müller. Finden wir überall. Ist eigentlich egal, wie Sie heißen. Mit diesen neuen CD-ROMs, auf denen alle Telefonbücher gespeichert sind... kann uns niemand mehr eine Meier für eine Müller vormachen. Kommissar Rex, der Dienst geht weiter. Suchen Sie Anton Wichtig. Der Hund schaute ihn freudig an und kläffte so laut, dass ein Nachbar uns mit einem Eimer Wasser beglückte. Er traf mich vertikal, während Frau Zündel spurlos verschwand und der Hund eine neue Spur aufnahm, der wir sogleich folgten. Das Wasser fror langsam an meinen Haaren fest, aber das kümmerte außer mir niemand. Stunden später schlief der Polizist an einem Baum stehend ein und der Hund hüpfte fröhlich weiter und verschwand in einem Haus. Ich folgte ihm. Kommissar Rex setzte sich vor eine Wohnungstür und jaulte. Wenig später erschien ein Mann unter der Tür, er hatte eine Waffe in der Hand und er schoss sofort. Der Lärm des Geschosses hatte das ganze Haus geweckt, doch niemand wagte es, mehr als einen kurzen Blick ins Treppenhaus zu werfen. Der bellende Kommissar hatte ein gerötetes Ohr und der Schütze stöhnte laut, weil das Projektil als Querschläger in seinen Oberschenkel eingedrungen war. Zu meiner großen Überraschung erschien sogleich eine Krankenschwester, die mir bekannt vorkam. Das war hinterhältig. Sie haben auf ihn geschossen. Sie wollten meinen Anton umbringen. Moment mal, Moment mal. Dieser Kerl hier ist Anton Wichtig? Er soll verschwinden. Und schaff den Hund weg. Er bringt uns Unglück. Ich habe es von Anfang an gewusst. Es ist nicht so, wie du denkst. Der Hund kann nichts dafür. Schön der Reihe nach. Weshalb wollten Sie, dass ich Ihnen einen anderen Hund besorge? Was? Du warst bei diesem Kerl? Warum nur? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, du liebst mich. Genau darum habe ich es getan. Der Hund war nicht gut für dich. Er hatte eine negative Ausstrahlung. Aber du hast mir den Hund geschenkt. Es war ein Irrtum. Und weshalb hast du den Hund nicht einfach verschwinden lassen? Gute Fragen erwarten eine gute Antwort. Ich wollte nicht, dass du Verdacht... Also, ich wollte einfach nicht, dass du etwas merkst. Ach, ich muss dir die Wahrheit sagen. Dieser Hund hier hat einen Peilsender im Halsband. Ein Peilsender? Ich habe nichts bemerkt. Ich aber. Der Hund lief mir zu. Dabei war ich zu unvorsichtig. Ich hätte wissen müssen, dass die Polizei mit miesen Tricks arbeitet. Ich bemerkte es gerade noch rechtzeitig. Und weil ich nicht wollte, dass du dir Sorgen machst, kam ich auf die Idee, diesen Hund durch einen identischen anderen Hund zu ersetzen. Ich sagte dir, der Hund müsse geimpft und entwurmt werden und sei deshalb 1-2 Tage weg. Ich hoffte, bis dann einen anderen Hund gefunden zu haben. Eine rührende Geschichte, aber erstunken und erlogen. Sie wollten den Hund loswerden, aber gleichzeitig tat er ihnen leid. Deshalb brachten sie ihn zu mir. Das klingt doch plausibler, oder? Ja. Mir ist das alles egal. Ich haue ab und du kommst mit. Den Köter kannst du meinetwegen mitnehmen, nicht aber diesen Kerl. Weg mit ihm. Soll ich ihn abknallen? Nein, keine Gewalt. Wir bezahlen ihn. Sagen wir 3.000. Sie halten dafür 2 Tage lang den Mund, Maloney. Das genügt uns, um abzuhauen. Klingt nicht schlecht, aber mein Unterkiefer ruht erst bei größeren Summen. Lass mich auf keine Geschäfte mehr ein. Will meine Ruhe haben. Na, glaube, ich stelle mich der Polizei. Nein, das darfst du nicht. Was wird aus unserer Liebe? Ich möchte ein Kind von dir. Ich bin unfruchtbar. Egal. Ich möchte mit dir ans Meer reisen. Von Salzwasser kriege ich Ausschläge. Ach, bitte, sei ein bisschen romantisch. Ich brauche das. Er aber nicht. Er ist ein Killer. Lassen Sie die Finger von ihm. Meine Finger verbrenne ich, wo und wie es mir passt. Anton hat niemanden umgebracht. Das war ein anderer. Anton hatte den Plan für den Überfall. Er ist ein brillanter Kopf. Kein Mörder. Danke. Das tut gut. Bitte lobe mich noch ein wenig. Wurde in meiner ganzen Jugend nie gelobt. Wusstest du, dass das mildernde Umstände gibt? Bei mir hast du immer mildernde Umstände. Du meine Güte, so viel Gesülze verdirbt einem das halbe Leben. Müssen Gefühle denn so dämlich sein? Das ist die Liebe. Mir reicht es. Ich bin müde. Ich muss mich hinlegen. 2-3 Stunden, danach hauen wir ab. Und wenn die Polizei schon unterwegs ist? Dieser Hund hat immer noch den Peilsender im Halsband. Wir sind verloren. Wo sie recht hat, hat sie recht. Verloren ist nur, wer keine Träume mehr hat. In diesem Sinne, gute Nacht. Ist er nicht toll? In höchster Gefahr und so unglaublich cool? Der coole Anton Wichtig gähnte und der eifrige Kommissar Rex bellte. Unten hörte man Sirenengeheul und kurz darauf nahm das Geheul atemberaubende Dimensionen an. Der Hund flüchtete panisch und die Stimme eines mir allzu bekannten Polizisten schrillte an unsere Ohren. Die Nacht glich einem Schlachtfeld und mein Trommelfell erlebte sein Waterloo. Anton Wichtig, Sie sind im Namen des Treppenhauses, in dem wir stehen, ein verhafteter Mann. Die Rechte können Sie sich ans Bein streichen. Nanu, Sie waren vor uns hier. Die schnellste Truppe hat keinen Beamtenstatus. Was starrt der Polyp dich so an? Unglaublich, Maloney, was Frauen heutzutage leisten. Darf ich vorstellen, Piska Stramm. Priska Stramm ist eine von uns. Mir wird so komisch, ich muss auf die Toilette. Nein, so nicht. Priska, sagten Sie? Wie kommt das? Woher kennt er dich? Sie ist eine Kollegin von mir. Übel. Zuerst der Hund und jetzt die Frau. Alles verdeckte Fahnder. So ist es, Maloney. Priska Stamm bekam den Auftrag, Kommissar Rex an das Zielobjekt heranzuführen. Auftrag ausgeführt. Gratuliere. Was redet er für Unsinn? Welches Zielobjekt meint er? Er meint Sie, Herr Wichtig. Lass dir das erklären. Ich war Polizistin. Ja, das stimmt. Nur nicht so bescheiden, Frau Stamm. Sie ist doch immer Polizistin. Eine der Besten. Nein, das stimmt nicht. Ich bin keine Polizistin mehr. Ich bin eine Komplizin geworden. Aus Liebe. Jetzt klart die Nacht. Es frohlockt das Frühstücksei. Und bald auch fällt der Gott in der Polizei. Jetzt reicht es aber, Maloney. Schalte meine Goschen, wenn es mir passt. Meine Kollegin ist verwirrt. Vielleicht hat Wichtig sie unter Drogen gesetzt. Ich bin freiwillig hier. Ich liebe diesen Mann. Es tut mir leid, Anton. Als ich dir den Hund brachte, da war ich Polizistin. Doch als ich dich sah, wurde ich zur Verbrecherin. Mein Herz gehört dir. Nimm es. Will kein Herz. Will meine Ruhe haben. Verhaften Sie mich endlich! Und was geschieht mit mir? Wer tröstet mich über diesen Verlust hinweg? Meine Schulter ist breit und trostreich. Das geht nicht. Ich kann mich nur in Männer verlieben, die auf der Flucht sind. Das ist ein Trauma. Meine Mutter hat mich einmal als Baby vor dem Fernseher liegen gelassen und da lief Dr. Kimball auf der Flucht. Das hat mich geprägt. Also doch. Ich habe schon immer gewusst, dass Fernsehen schädlich ist. Was glauben Sie, wie viele Kinder einen Schaden davon tragen bei Serien wie Akte X, Maloney? Genau. Die können später alle nur einen Außerirdischen lieben. Sie sollten schon mal Vorkehrungen treffen und zwei Antennen auf dem Kopf wachsen lassen. Das ist nicht komisch, Maloney. Fernsehen verliert den Charakter. Denken Sie nur an die Ziehung der Lottozahlen. Neid wird geschürt, Maloney. Purer Neid. Ich bin so müde. Ich sehne mich nach einer Einzelzelle. Bitte, nehmen Sie mich mit. Ich unterschreibe alles. Ich gestehe alles. Nennen Sie mir einen Mord. Und ich gestehe ihn umgehend. Doch der Polizist hatte Mühe, in seinen drei Gehirnzellen Informationen aufzufinden. Deshalb dauerte es sehr, sehr lange, bis Anton Wichtig tatsächlich etwas gestehen durfte. Er wanderte in den Knast und die verliebte Polizistin quittierte ihren Dienst und verliebte sich in einen unansehnlichen alten Mann, der behauptete, vor einer fremden Macht auf der Flucht zu sein. Später stellte sich heraus, dass die fremde Macht so fremd nicht war und seit 40 Jahren einen Ehering trug. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der falsche Hund.